im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, meine Lieben. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir beginnen eine neue Woche, die vorletzte Woche vor unserer Sommerpause. Schön, dass ihr dabei seid. Und wie immer geht's am Montag los mit einer freien Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist die Anna. Die ist 23. Heißt du Anna oder Anna? Anna mit einem N. Mit einem N. Das ist ungewöhnlich. Ja, ich weiß. Ich komme auch nicht aus Deutschland ursprünglich. Verstehe. Ja. Anna, um was geht's bei dir? Bei mir geht es um eine Beziehung, die dauert jetzt 6 Jahre. Also wir kennen uns seit 6 Jahren. Und das ist eine Beziehung, die mich einfach an meinen Kräften zehrt, weil wir machen Schluss und dann sind wir wieder zusammen, dann machen wir wieder Schluss, dann sind wir wieder zusammen. Und jedes Mal ist halt diese Schlussphase zu erleben und ja, das ist alles, ist jedes Mal das Gleiche einfach. Wir machen dann Schluss und dann muss ich halt immer wieder leiden. Und das ist das, was... Ja, das ist eine Beziehung zu einem Mann? Ja. Wie alt ist dieser Mann? 42. 42? Genau, ich bin 23, ja. Ja. 19 Jahre Unterschied. Warum gibt es denn immer so ein Hin und Her? Warum macht man Schluss? Was ist los? Dann muss ja irgendwas nicht stimmen, wenn man doch immer wieder Nein sagt. Ja, wir streiten uns halt. Also das ist so, wenn wir zusammenkommen, dann läuft alles wunderbar und das geht ungefähr 2 Wochen. Da verstehen wir uns sehr, sehr gut und dann fragen wir uns auch, kann das eigentlich nicht immer so laufen? Und dann... Woran macht sich der Streit denn fest? An Kleinigkeiten eigentlich mehr. Immer nur an Kleinigkeiten? Ja, das ist mehr Kleinigkeiten. Aber wenn man sich über Kleinigkeiten streitet, steckt meistens etwas Größeres dahinter. Das kann sein, ja. Aber ich... Wie schlimm sind dann diese Auseinandersetzungen? Ja, so schlimm, dass ich dann nicht mehr kann. Und es ist, ich trenne mich ja, meistens trenne ich mich. Und ich trenne mich nicht gleich beim ersten Streit oder bei der ersten Auseinandersetzung. Also es fängt an dann und es baut sich immer mehr auf und dann irgendwann sage ich, nein, ich will nicht mehr und ich kann nicht mehr. Also es geht dann so weit, dass ich dann wirklich nicht mehr kann, weil wir uns nur noch mehr streiten und ich habe dann Angst, mich mit ihm zu sehen, weil ich dann denke, ah, vielleicht streiten wir uns diesmal wieder heute Abend und deswegen lieber lassen wir das sein. Ist er denn ungebunden sonst oder gibt es da noch eine andere Frau? Nee, der ist ungebunden. Und ihr wohnt nicht in einer Wohnung? Nee, wir wohnen nicht zusammen, Wie lange, wenn du dich dann getrennt hast, wenn du gesagt hast, man muss natürlich mit dem Trennen vorsichtig sein, sonst wird das inflationär. Ja. Dann nimmt man das gar nicht mehr ernst, wenn... Das fürchte ich auch bei ihm, ich trenne mich. Wie lange halten denn diese Trennungsphasen dann an? Das hat bis zu 2 Monate gehalten, also zweimal, glaube ich, 2 Monate war das. Und wer macht dann den ersten Schritt? Er immer. Er? Immer, ja. Und wie lange dauert das denn, bis du sagst, ja, okay, wir versuchen es wieder? Es ist unterschiedlich. Es kommt darauf an, wie sehr ich verletzt war beim letzten Mal und nochmal. Es kommt darauf an, was er da alles dazu tut, dass wir wieder zusammenkommen oder wie intensiv er das tut oder weil er fängt dann an, mich anzurufen oder mir zu schreiben ständig oder bringt Blumen vorbei oder Geschenke oder und dann werde ich halt irgendwann mal schwach. Ja, genau. Nochmal auf die Ursachen zurückzukommen. Du sagst, das sind Kleinigkeiten. Sag doch mal ein paar Beispiele für diese Kleinigkeiten, weswegen ihr streitet. Beispiel. Also. Also die dich dann auch so verletzen können, offensichtlich. Diesmal war das so, wir haben uns vor 10 Tagen haben wir uns getrennt. Und ich wollte halt dann wieder abschließen und jetzt letzten Freitag hatte sie wieder gemeldet, sie hat mir angefangen, wieder Bilder zu schicken, obwohl ich ihm ausdrücklich gesagt habe, er soll mich in Ruhe lassen. Und dann habe ich ihm geschrieben, lass mich in Ruhe, ich will nichts mehr von dir hören und auch keine Bilder und so weiter. Und dann hat er angefangen, mich zu beleidigen. Mhm. Ganz schlimm. Obwohl das sehr untypisch ist, das muss ich auch dazu sagen. Mhm. Also das ist jetzt nicht so seine Art gewesen. Ja, was heißt beleidigen? Was hat er gesagt oder geschrieben? Ganz schlimme Sachen. Also, sag's mal, damit ich mir so einen Eindruck vermitteln kann. Miststück und so Schimpfwörter. Schimpfe, also richtige, heftige, derbe ja, Schimpfwörter. Ja, und ich war richtig geschockt. Also ich wusste auch nicht, wie ich reagieren soll. Und das war, ja, ich konnte es nicht mal wahrhaben, dass es wirklich jetzt gerade mit mir passiert. Mhm. Vor allem von ihm nicht, weil es hätte ich von ihm gar nicht erwartet. Mhm. Und diesmal bin ich halt dementsprechend sehr, sehr, sehr verletzt. Also, mhm. Ja. Gut, das war jetzt so eine schlimme Ausuferung ja. des Streits. Aber nochmal auf den Streit zurückzukommen. Er entfacht sich, sagst du, an Kleinigkeiten. Nenn doch mal bitte eine Kleinigkeit, woran sich der Streit entfacht. Das sind so Kleinigkeiten, dass ich die vergesse, das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber dann ist es ja absurd, ne? Dass man dann streitet, dass man dann elementar anfängt zu streiten. Ja, ich glaube, vielleicht ist es auch ein Katz-und-Maus-Spiel. Gehört das zur Ritualität eurer Beziehung? Ich weiß es nicht. Es tut aber auf jeden Fall weh, auch wenn es jetzt so, vielleicht gehört es auch dazu, aber das tut weh und dann merken wir können nicht weiter und so kann es jetzt nicht mehr weitergehen und dann sage ich, ja gut, dann machen wir Schluss. Nehmen wir mal so die letzten 2 Jahre. Versuchen wir mal prozentual zu beantworten. In den letzten 2 Jahren, wie viel Prozent von diesen 2 Jahren warst du, sagen wir nicht glücklich, sondern zumindest zufrieden in der Beziehung? Ich würde sagen, 30-40% vielleicht. Das ist wenig. Das ist wenig. Dann fragt man sich, warum machst du es? Warum machst du das so mit? Warum nimmst du das auf dich? Das frage ich mich auch. Naja, du musst ja irgendeine Fährte haben. Ist es eine Abhängigkeit von ihm? Das habe ich mich auch gefragt. Das hat meine Freundin auch gesagt. Ist es eine Angst vor dem Alleinsein? Du bist 6 Jahre immerhin mit ihm zusammen, das ist eine lange Zeit. Du bist jung mit ihm zusammengekommen. Das wäre ja ein ganz anderes Leben, wenn du ihn jetzt nicht mehr hättest. Oder ist es sogar eine Lust an diesem Schmerz, der einhergeht mit diesen Trennungsphasen? Das hoffe ich nicht, weil also ich bin verzweifelt jedes Mal, wenn wir uns trennen. Und das zehrt wirklich an meinen Kräften. Also das hoffe ich wirklich nicht, dass ich so diese Lust drauf habe. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil es tut so arg weh. Und jedes Mal das durchzumachen, das ist... Also wärst du eher in der Richtung, dass es vielleicht deine Abhängigkeit ist? Das könnte ich mir sogar vorstellen. Das muss ich auch noch dazu sagen. Ich bin alleine hier in Deutschland, also ich komme ursprünglich aus Moldawien und meine Eltern, Familie und alles, die wohnen dort. Ach so, das heißt, er ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in deinem Leben. Wenn der wegbrechen würde, würdest du ziemlich alleine erstmal stehen. Ja, alleine. Ich habe trotzdem noch Freunde und so, aber das ist jetzt nicht zu vergleichen. Also so nah steht mir keiner, das muss ich schon dazu sagen. Außer meiner Familie habe ich jetzt kein Mensch, der mir so nahe steht, weil es auch mein bester Freund und Aber weißt du, man darf nie aus der Angst heraus, allein zu sein, sich auf eine Beziehung einlassen, die eigentlich nicht mehr in Ordnung ist. Das darf nie der Grund sein. Da muss man, finde ich, muss man auf die Zähne beißen und dann in die neue Lebensphase reingehen, die vielleicht anfänglich schwierig ist. Aber man findet immer neue Wege und auch neues Land, auf dem man gehen kann. Ja. Es ist jetzt wirklich in diesem Fall die Frage, ob du schon genug gelitten hast, das ist die Frage, oder ob du noch mal ein paar Mal heftig einen draufkriegen musst, bevor du dann sagst, es ist jetzt wirklich gut und ich wage den Schritt. Ich habe so oft schon gesagt, es ist jetzt wirklich gut und das reicht. Ja, aber sei vorsichtig, er nimmt das null mehr ernst. Wenn du so oft schon gesagt hast, nimmt er es nicht mehr ernst. Man muss mit dieser Drohung vorsichtig sein. Aber was könnte ich jetzt denn, weil er schreibt mir jetzt auch weiterhin, also... Nein, das ist die Frage, obwohl ich mich auch gar nicht mehr melde, ich reagiere wirklich gar nicht Anna, auf... Anna, kein Mensch der Welt kann dir das beantworten, das musst du in dir hinein, du musst in dich hineinhören, will ich mit diesem Mann, auch unter diesen Bedingungen, die sich in der letzten Zeit immer und immer wieder abgezeichnet haben, will ich mit dem zusammen sein? Sehe ich überhaupt noch einen Hauch von Chance? Nach all dem, was passiert ist, diese Frage musst du dir beantworten. Die musst du dir radikal beantworten. Da musst du innerlich die Hosen runterlassen und musst es ganz ehrlich dir sagen. Und wenn du da zu dem Schluss kommst, nein, dann musst du auch gehen. Für immer. Du musst das nächste Mal, wenn du nein sagst, muss es für immer sein. Das musst du. Ich habe das eigentlich dieses Mal schon gesagt. Das ist auch für mich jetzt ein Nein für immer. Das Problem ist nur, er meldet sich weiterhin, obwohl ich kein Lebenszeichen von mir gebe. Ich reagiere gar nicht mehr drauf jetzt. Ja, reagier weiter nicht drauf. Er meldet sich bei dir per SMS oder wie? Genau, ja, sonst geht's nicht. Ja, schreib ihn nochmal einmal zurück. Du möchtest nicht mehr, dass er sich meldet? Hast du das auch schon gemacht? Das habe ich, ja. Gut, dann würde ich die einfach immer gleich weglöschen und ich würde sie gar nicht lesen, die Nachrichten. Ja. Da muss man hart sein. Wenn auch irgendwas in einem noch weint und es einem wehtut, dann muss man hart sein. Und, man gewinnt Land, wenn man dann entsprechend hart sich selbst gegenüber ist. Mehr kann ich dir nicht sagen, Anna. Ja. Ich wünsche dir, dass du das schaffst und dass du gut aus der Sache rauskommst. Ja, das wünsche ich mir auch. Alles Dankeschön. Gute. Viel Glück. Tschüss. Ja, danke Ciao. Dir. Tschüss. Und es geht weiter mit Mara. Mara ist 18. Guten Morgen, Mara. Hallo. Hallo, Mara. Um was geht's bei dir? Also ich habe generell irgendwie Probleme mit meiner Familie. Und also das wirkt sich jetzt auch auf von wegen, also ich bin seit 3 Monaten nicht mehr zur Schule gegangen auch. Mhm. Aber du lebst bei deinen Eltern in der Familie? Ja. Du bist 3 Monate nicht zur Schule gegangen? Ja, also seit dem 12. März. Warum? Ich habe Schlafprobleme, dann Essprobleme oder Essstörungen und ich werde von meinem Vater geschlagen oder auch eingesperrt und ich hatte auch mehrere Suizidversuche. Moment mal, du bist 18 Jahre und wirst von deinem Vater geschlagen? Ja. Oft? Ja, es ist unterschiedlich, je nachdem, was jetzt ansteht oder wo Konflikte entstehen oder wenn jetzt zum Beispiel, wenn der Urlaub hat, dann ist das öfters, also jetzt in den Sommerferien zum Beispiel. Weswegen schlägt er dich? Das weiß ich nicht. Also ich weiß nur, dass meine Eltern immer sagen von wegen, wenn wir gewusst hätten, wie du wirst oder welchen Charakter du hast, hätten wir dich nie bekommen. Das sagt der Vater und die Mutter auch? Ja. Also es ist irgendwie so, dass meine Schwester, also die ist älter, das ist immer so, dass sie, das ist okay und ich mach's dann anders und das ist dann irgendwie falsch. Und wie schlägt dein Vater dich? Nur mit der Hand. Wohin? Also nicht ins Gesicht, nicht auf die Hände oder so, aber sonst. Überall. Ja. Und du sagst, er sperrt dich ein. Wie sperrt man eine 18-jährige junge Frau ein? Wie macht er das? Wo? In meinem Zimmer. Also wir haben ein Haus und ich bin dann oben und dann komme ich ja auch nicht runter und dann wird halt die Tür zugemacht und dann komme ich hier nicht raus. Und sonst, also aus deinem Zimmer kommst du da nicht raus? Genau. Die schließen von außen das Zimmer ab? Ja. Wie lange musst du dann in deinem Zimmer bleiben? Ja, also das kommt drauf an. Also zum Beispiel jetzt Schule oder so, dann ist es von abends bis morgens oder so. Oder dann teilweise auch einen Tag lang oder so, wenn es am Wochenende ist und irgendwas gewesen ist. Und wie ist das, wenn du zur Toilette musst? Das geht dann nicht. Ja, wie geht nicht? Wenn du musst, musst du. Ja, aber dann kann ich nicht auf Toilette gehen. Ja, was machst du denn, wenn du dann dringen musst? Ja, also meistens ist es so, dass, weiß ich nicht, irgendwie war das noch nie so, dass ich dann das Gefühl hatte, sondern dass ich einfach dann so fertig bin, dass ich da nicht dran denke oder... Die Mutter würdest du in gleicher Weise einordnen, dass sie genauso schlecht zu dir ist wie dein Vater? Es ist so, dass mein Vater das so alles mehr so körperlich macht und meine Mutter und meine Schwester stehen dann daneben und gucken zu. Und bei meiner Mutter ist das Ganze mehr so von wegen, du bist nicht so oder du bist nicht gut genug. Die macht das mit Worten. Genau. Mhm. Du hast gerade gesagt, das mit dem Vater, der macht das körperlich, also der schlägt dich, wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Hat der auch schon andere Sachen mit dir gemacht? Nee. Das nicht. Wie alt ist die Schwester? Die ist 20. Die wohnt auch noch im Haus. Ja. Und auch die steht nie zu dir. Ja, also die steht daneben und guckt zu. Mhm. Was ja schlimm genug ist. Jetzt hast du gerade im Anfangssatz gesagt, ich habe große Schlafstörungen und auch Essstörungen, Essprobleme. Welcher Art sind diese Essprobleme? Ja, es ist so, dass ich mehrere Tage, also meistens 4-5 Tage in der Woche gar nichts esse und dann die andere Zeit alles. Also wenn ich irgendwie, dann kriege ich so einen Zwang, dann muss ich einfach alles essen, egal was oder so. Ich schmeckt dann auch nicht mehr, wie das schmeckt oder so. Das ist dann einfach, ich brauche das. Erbrichst du das dann wieder? Teilweise. Hast du Freunde oder Freundinnen? Oder einen Freund? Ja, klar. Also ich habe Freunde und ich habe auch mit denen über die Probleme geredet, teilweise. Ja. Darfst du denn dann auch so abends mal weggehen zu einer Freundin zum Beispiel? Also es kommt drauf an. Also zu Freunden, also zu männlichen Personen sowieso nicht. Und zu Freundinnen, also ich wohne jetzt auf einem ganz kleinen Dorf. Mhm. Nur wenn ich da selber hinkomme und zurück, und das geht meistens dann auch nicht. Und dann erübrigt sich das meistens und dann geht das nicht. Hast du noch nie einen Freund gehabt? nee, also das ist auch so, dass ich das gar nicht teilweise möchte. Warum nicht? Weil ich auch andere Komplexe habe. So. Und ich war, letztes Jahr war ich in Köln und habe dann eine Ausbildung gemacht und abgebrochen. Da war ich bei der Opus Dei in so einem Wohnhaus. Bei Opus Dei? Genau. Mhm. Und das war halt auch so mega christlich und keine Ahnung, da ging das halt auch nicht. Und eine sehr konservative, katholische Glaubensvereinigung. Genau. Ja, und ich habe irgendwie... Wieso bist du bei denen du warst bei denen in einem Wohnheim? Ja, weil, also meine Eltern wollten dann nicht, dass ich, weil Köln ja so groß ist, dass ich dann da irgendwo eine Wohnung habe oder so, sondern die wollten Kontrolle haben. Und da ist dann halt wirklich so, dass ich sagen musste, wann ich gehe, wohin ich gehe, wann ich wieder da bin, spätestens um 10 Uhr musste ich schlafen, wenn nicht, dann war sonst was. Das war auch teilweise so, dass ich kam, glaube ich, einmal 5 Minuten zu spät, 5:55 oder so, und es hat keiner mehr die Tür aufgemacht. Und dann habe ich wirklich eine halbe Stunde geklingelt, weil ich musste ja irgendwo hin, weil ich keinen Schlüssel hatte. Sind deine Eltern, die haben dich dann reingelassen nach einer Stunde? Nee, das war ja im Ordenshaus von Opus Dei da. Also da kam dann irgendwann eine, die das aufgemacht hat. Also meine Eltern sind dann nicht Mitglied oder so. Also wir sind generell eigentlich überhaupt nicht christlich oder kirchlich so. Wir gehen nicht mal zu Weihnachten in die Kirche. Aber die haben das gemacht, einfach nur dich dahin geschickt, damit sie wissen, da haben andere Leute ein Auge auf dich. Ja, und dass die, also die konnten dann auch anrufen und sagen, okay, wo bin ich, wo ist jetzt Mara? Das ist ja unglaublich, und du bist ja kein kleines Kind mehr. Ja, aber da war ich halt minderjährig und dann geht das. Ich habe auch noch andere Komplexe, hast du gerade gesagt. Welche Komplexe sind das? Generell ganzen Körper, also es ist auch so, weiß nicht, ich komme mit mir selber nicht klar und deswegen ist es auch so, dass ich irgendwie extrem schwer jemanden an mich ranlasse und körperlich irgendwie gar nicht. Also bei mir ist irgendwie so, wenn irgendwie schon jemand irgendwie eine Hand auf die Schulter legt oder so, dann finde ich das schon schlimm irgendwie, also ich kann das nicht haben. Bist du von deinen Eltern als Kind niemals so in den Arm genommen worden, gestreichelt worden? Mhm. Nie? Das gab es uns gar nicht. Überhaupt nicht? Nee. Das heißt, du hast nie körperliche Zärtlichkeit und Nähe von den Eltern erfahren? Nee. Mhm. Wie lange geht es dir schon so schlecht? Du gehst jetzt 3 Monate, hast du gesagt, nicht mehr zur Schule. Wie lange insgesamt geht es dir schon so schlecht? Mhm. Also das hat sich irgendwie so angebahnt. Aber also die ersten, ich bin seit August bin ich wieder hier. Und die ersten Monate waren okay und dann ging das alles noch und ja, seit Oktober oder so fing das wieder an und irgendwie seit Weihnachten oder so ist es wieder richtig schlimm. Jetzt frage ich dich, du bist eine junge Frau, du bist erwachsen, du bist volljährig, warum gehst du aus diesem Elternhaus nicht weg? weil es einfach so ist, dass ich hier weiß, ich weiß, wie das abläuft und was passiert. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn ich woanders hingehe, weil ich halt auch die Erfahrung gemacht habe mit Opus Dei. Gut, das lassen wir jetzt mal weg. Du sollst in deinem Leben nie wieder zu Opus Dei in irgendein ja. Haus. Du sollst ein freies Leben führen und du sollst irgendwo behandelt werden. Du sollst deine Schule nachmachen oder eine Lehre. Du sollst einfach frei sein. Das klingt ja extrem bedrückend, was du mir schilderst. Das ist ja ein Gefängnis der Angst, in dem du da sitzt. Und da müsste ein großer, radikaler Befreiungsschlag passieren. Niemand hat das Recht, dich da in dieser Wohnung festzuhalten. Du brauchst nur Hilfe von außen für die ersten Schritte. Das muss man ja alles organisieren. Man kann ja nicht einfach so irgendwo hingehen, dass du eine Wohnung hast und wie das auch alles so ist. Aber Mara, du musst da raus. Ja, also ich war schon bei zwei Psychiatern deswegen und ich habe denen das auch erklärt und die eine war irgendwie so ein bisschen so von wegen Räucherstäbchen und wir fühlen jetzt in den Körper rein und das ist alles nicht so schlimm und ja, weiß alles, ich nicht. Alles Quatsch. Alles und die andere hat halt gesagt, halt auch wegen den Suizidversuchen und so, dass ich erstmal irgendwie in eine Klinik komme. Was? Und dann hat sie meinen Hausarzt angerufen und der meint dann so, nee, ihr kommt jetzt erstmal zu mir, dann sind wir da hingefahren und der meint dann, das wäre alles irgendwie nur von mir gespielt und das wäre irgendwie ein Racheakt an meine Eltern. Pass mal auf, also ich finde vielleicht sogar im Klinikaufenthalt, wenn du in eine gute psychosomatische Klinik gehen würdest, da gibt's tolle Kliniken in Deutschland, fände ich gar nicht so dumm, damit du stabilisiert wirst. Und danach dann mit Hilfe von außen irgendwo ein anderes neues Leben beginnst. Wie viele Suizidversuche hast du schon gemacht? 6. Wie hast du es gemacht? Also meistens Tabletten und Alkohol. Aber also ich habe auch seit Jahren Messer immer neben dem Bett liegen. Mhm. Das kann ich auch nicht weglegen. Mhm. Aber das ist nicht die Lösung, Mara. Das ist eigentlich eine Schande, dass man ein junges Leben, du bist so jung, dass man sein junges Leben wegsticht, sich wegstechen will, wegschmeißen will. Nur weil man von den Eltern, die große Schuld offensichtlich auf sich geladen haben, so schlecht behandelt werden. Du brauchst Hilfe, du musst nach vorne gehen und du musst dich befreien. Und mit Hilfe schaffst du das auch. Ich habe heute Nacht eine tolle Psychologin hier. Die hat das Gespräch mitgehört. Die hat's nicht mit Räucherstäbchen und so einem Quatsch. Ja, ich auch nicht. Die wird dir jetzt mal genau sagen, was du alles tun solltest und auch mit der Klinik und so weiter. Und okay. Auch, dass du Hilfe an deine Seite kriegst, denn die brauchst du, glaube ich. Und dann muss es nach vorne gehen, dann muss es sich bewegen alles. Damit du in einem Jahr, in ein, zwei Jahren sagen kannst, Gott, die Hölle habe ich hinter mir. Ja, mal gucken, ob das klappt. Ja, das ist ein schwerer Weg. Das kann man nicht so mit so einem Fingerschnipp machen. Das ist mir schon klar. Aber wir müssen ja über Wege nachdenken. Wir können ja nicht nur den Zustand, wie er jetzt ist, beklagen. Der ist beklagenswert, da gebe ich dir recht. Aber wir wollen ja Lösungen finden. Mhm. Und wenn die auch im ersten Moment einem schwer erscheinen, wenn man in einer solchen Situation ist, muss man ja drüber nachdenken. Mhm. So, Mara, jetzt bitte ich dich aufzulegen. Und du wirst von Anna zurückgerufen. Und okay. Anna, alles Weitere dann mit Anna im Hintergrund. Okay. Okay. Viel Glück, viel Kraft und alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, 0800 220 5050, freie Themennacht heute. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über was. Wir haben ja gerade schon das Stichwort Familie gehört. Und das ist ein guter Punkt für mich, euch zu erzählen, was wir am Mittwoch vorhaben als Thema, als Schwerpunktthema. Das ist nämlich Familie. Das Thema heißt Familie und ich möchte gerne mit euch reden über über eure Erfahrungen mit eurer Familie. Habt ihr glückliche und tolle Erfahrungen in eurer Familie gesammelt oder führt ihr Krieg mit jemandem in der Familie? Hat euch in der Familie jemand vielleicht großes Leid zugefügt, wie Mara es gerade beschrieben hat? Oder führt ihr vielleicht sogar eine ganz ungewöhnliche Familie? Nicht Vater, Mutter, Kind oder Kind und noch ein Kind, sondern vielleicht wohnen drei Schwule zusammen oder zwei Schwule und drei Lesben oder ich weiß nicht, irgendwie eine ungewöhnliche Konstellation und ihr sagt, das ist meine Familie. Und überhaupt, was bedeutet für euch Familie heute? in der jetzigen Zeit. Ist das wichtig für euch oder sagt ihr, das ist irgendwie eine altbackene Überlegung, wir wollen ganz andere Wege gehen? Unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, Familie. Wenn ihr euch gerne anmelden wollt, dann macht das per domian@wdr.de oder dann am Mittwoch während und vor der Sendung. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und hier ist Renate und Renate ist 63. Guten Morgen, Renate. Hallo Jürgen. Hallo Renate. Hallo, ich möchte eine Tiergeschichte erzählen, die hoffentlich den Katzenliebhabern ein bisschen Hoffnung gibt. Na, da bin ich gespannt. Am 16.05. hatten wir auf einmal in unserem Garten eine Katze, die sehr vorsichtig, sehr hungrig, ängstlich war. Und mein Mann sagte schon, da gehst du nicht hin, du fütterst die auch nicht, dann werden wir die nicht mehr los. Und da habe ich gesagt, das geht natürlich gar nicht. Ich also hin mit Katzenfutter, wir haben sie angelockt. Nach 2 Tagen ist sie aus dem Garten nicht mehr rausgegangen. Mhm. Da ist ja unheimlich geschüttet und so weiter. Jetzt haben wir ihr ein Gartenhaus offen gemacht, dass sie da rein konnte, Decken rein und Körbchen rein und alles. Dann, sie hatte unheimlich Hunger. Die, immer war sie vor der Terrassentür und sobald die Tür aufging, hat sie uns anmiaut und dann wollte sie was zu fressen haben. So, dann habe ich die auf einer Tierschutzverzeichnis im Internet eingestellt, habe auch Anrufe bekommen, weil manche meinten, es könnte ja unsere Katze sein. Ja. In örtlichen Zeitungen habe ich inseriert, ich habe bei Ärzten, Krofhäusern, was weiß ich, überall Plakate ausgehangen, haben sich auch wieder welche drauf gemeldet. So, und jetzt ging es darum, Katze einfangen. 3 vergebliche Versuche, Katze war immer schneller, ist uns immer wieder entwischt. Dann habe ich mir aus dem örtlichen hier Tierheim eine Lebendfalle geholt. Eine was? Wir haben ungefähr eine Lebendfalle? Lebendfalle, was ist ja. Das ist eine grässliche Falle, die besteht aus Drahtgeflecht. Und da drin ist hinten eine Klappe, vorne eine Klappe. Achso, Lebendfalle in dem Sinne, weil dass die Tiere lebend gefangen werden da drin. Genau. Ich dachte, die Falle wäre lebendig. Aber okay. Dann tritt die auf so ein Plateau und dann fällt eine Seite runter und dann sitzt sie drin. Okay, verstehe. Und dann haben wir die angelockt mit Futter und irgendwann war sie auch bis ganz hinten drin. Dann haben wir die scharf geschaltet, sodass die Klappe hinten runtergehen konnte. Zup, war sie drin. Habe ich die geschnappt, bevor zum Tierarzt gefahren. Dann war sie sehr ruhig, muss ich ganz ehrlich sagen, auch beim Autofahren. Ich habe wieder Autofahren, ist ihr nicht fremd. Dann hat der Tierarzt sie untersucht, da wurde sie wild, musste sie narkotisiert werden. Was haben sie? Sie haben einen Chip gefunden von ihr und da stellte man fest, das ist eine niederländische Katze. Eine niederländische Katze? Ja, eine niederländische Katze und wir wohnen hier in der Nähe der holländischen Grenze. Ja. Dann haben also so ungewöhnlich gar nicht. Ja, die kam, habe ich im Nachhinein erfahren, aus Den Haag. Den Haag ist schon eine Ecke weg. Wie viele Kilometer ist das entfernt von dir? Den Haag? Ja, 250. Oh. Wie, da ist die Katze von Den Haag bis zu dir gewandert? Das wird noch komplizierter. Und zwar, die haben in Südfrankreich ein Haus. Die Besitzer waren mit der Katze im Urlaub. Die nehmen die also immer mit, wenn die da hingehen. Auf der Rücktour haben sie in Frankreich, in Metz, Tankstopp gemacht. Und da ist die Katze entwischt. Sag in was. Metz. Die ist ja. So, aus Frankreich und dann zu euch gelaufen? Frankreich, ja. So. Und dann haben die Besitzer die erst gesucht, haben sie nicht gefunden, sind nach Hause gefahren. Ja. Und haben da dann versucht, Kontakt zu halten zu verschiedenen, wer hat die Katze gesehen und. Und die wohnten bis Ende 2011 in Maastricht. Und dann hat irgendwann eine Nachbarin gesagt, ich glaube, die war hier. Das heißt, jetzt wollen wir es nicht zu kompliziert machen, jetzt bin ich schon raus. Maastricht und Südfrankreich. So. Sag uns doch mal ganz einfach, von wo die Katze den Weg genommen hat. Also die muss vom Metz nach Maastricht gelaufen sein. Ja. Da waren die Besitzer ja nicht mehr, weil die umgezogen waren nach Den Haag mit ihr. Ja. Dann muss die von Maastricht nach hier gekommen sein, nach Nettetal. Also das heißt, du hast es sicher schon ausgerechnet, wie viele Kilometer muss die kleine Katze... Also die muss so um die 350 Kilometer gelaufen sein. Und dass die bei euch gelandet ist, ist ein purer Zufall? Das ist purer Zufall, ja. Und ist es denn so gekommen, dass du die Katze wieder zurückgeben konntest an die Leute? Ja, also die Leute waren hier bei uns. Ja. Man merkte auch, die Katze kannte die. Ja, trotz der langen Zeit. Die war also etwas über 2 Monate unterwegs, die Katze. Und die kannte sie wirklich noch. Die hat sich auch wohl gefreut. Und dann haben die mit nach Hause genommen. Dann hat die Besitzerin mir nachher eine Karte geschrieben. Mhm. Als sie zu Hause ankam in Den Haag, da ist sie sofort wieder hellwach geworden. Die war ja noch leicht narkotisiert, ne? Nach wegen der Narkose. Dann ist sie hellwach geworden, ist, als sie in der Wohnung waren, sofort zur Küche, wo sie immer was zu futtern bekommen hat. Also sie kannte sich sofort aus. Sie kannte sich sofort wieder aus, sie ist zum Besitzern hin und ist denen erstmal nicht mehr von der Seite. Was für eine schöne Katzengeschichte. Du hast gerade gesagt, dass sie über Maastricht gekommen ist. Woher weiß man das? Weil die alte Nachbarin, die frühere Nachbarin der Besitzer hat das gesagt, sie meint, sie da gesehen zu haben. Ach, naja, gut, das ist aber jetzt... ich meine, es ist toll. Also auf jeden Fall, die Katze, egal ob sie über Maastricht oder nicht über Maastricht, hat einen riesen Weg gegangen. Ja, und ist jetzt wieder schön zu Hause bei ihren Leuten in Holland. Genau. Und die fährt immer wieder brav mit nach Frankreich und ich denke, die wird nirgendwo mehr aussteigen. Das glaube ich allerdings auch. Das denke ich auch. Und deswegen auch mein Appell an die Katzenbesitzer, die Katze bitte chippen lassen, ehrlich. Siehst du, sonst, wenn sie keinen Chip gehabt hätte, dann wäre es nicht so gut ausgegangen. Nein. Renate, danke für die Geschichte. Ja, auch so. Alles Gute. Ja, tschüss. Tschüss. Ciao. So, was haben wir denn jetzt? 1.31 Uhr? Haben wir 1 Uhr? Ja, 1.31 Uhr. Und hier ist Anne. Anne ist 60. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Anne. Über einfach was reden? War gar nicht so schwierig, dich zu erreichen. Ging eigentlich ziemlich schnell. Na super. Um was geht's denn? Es geht darum, ich bin durch einen Unfall ins Altenheim gekommen. Mhm. Also dieser Unfall war schon sehr dramatisch. Also ich bin freiwillig damals ins Krankenhaus gegangen, vor 4 Jahren. Und was war denn das für ein Unfall? Ich erzähle ja gerade. Das war, hatte eine Eiterung am Fuß, bin deswegen ins Krankenhaus gegangen, freiwillig. Und dann hat man mir Infusionen gegeben und so weiter. Und eine ist da vom Para gelaufen. Bitte? Eine ist da vom Para gelaufen, das heißt daneben. Ah, okay. Para, man nennt das so. Ja, das ist mir nicht geläufig, okay. Und diese Infusionen sind nicht hundertprozentig gelaufen. Und eines Morgens bin ich dann aus dem Fenster, ohne mein Wissen, aus dem Fenster gesprungen. Ach. Im Krankenhaus. Ach du liebe Gott. Ach, das war der Unfall. Ich dachte, du bist wegen des Unfalls eingeliefert worden. Nein, nein. Das war der Unfall. Dass du ohne dein Wissen aus dem Fenster herausgesprungen bist. Ich war im Krankenhaus wegen einer Eiterung am Fuß. Habe ich verstanden. Mhm. Und dann habe ich Infusionen gekriegt, die nicht optimal gelaufen sind. Mhm. Und aber wie kam das denn, dass du quasi ohne dein Bewusstsein da aus dem Fenster gesprungen bist? Ja, kann ich dir nicht sagen. Das ist heute noch die Frage und da wird Gutachten und nach Gutachten. Ich habe eine Rechtsanwältin und... Wie schwer warst du verletzt? Sämtliche Wirbel gebrochen, beide Becken, dann Sakralgelenk auch und sämtliche Fußgelenke an beiden Seiten. Wie viele Meter waren das? Oder aus welchem Stockwerk? Aus dem zweiten. Ja. Zum Sterben hat es nicht gereicht, aber ich muss wohl irgendwie mit, ich bin nie wieder in Bielefeld gewesen, also das, ich bin Bielefelderin und das ist im Bielefelder Krankenhaus passiert und ich bin nie wieder da gewesen, weil ich nach einer 5-monatigen Reha, ich konnte mich also zuerst überhaupt nicht im Bett drehen, aber nach einer 5-monatigen Reha in Bad Oeynhausen bin ich so einigermaßen wiederhergestellt, so dass ich 2-3 Schritte laufen kann, sitze im Rollstuhl, bin damit ziemlich beweglich. Ja. Hast du Schmerzen? Nein. Mhm. Aber du lebst jetzt in einem Altenheim. Ja, das ist mein Problem. Das ist auch der Grund des Anrufes? Ja. Ich möchte hier raus, aber ich habe nicht viel Lobby. Ja, das heißt, meine Familie ist eigentlich ganz glücklich. Meine Mutter ist durch einen Unfall auch hier gelandet. Die ist aber nicht auf dem Fenster gesprungen. Deine Mutter lebt noch? Meine Mutter lebt noch, ist 90 Jahre und ist nach einer Reha, sie hatte sich auch das Fußgelenk gebrochen, auch hier gelandet, weil mein Bruder gesagt hat, dann beide in das Altenheim rein. Hast meine einen, Mutter ist allerdings 90. Ja, hast du noch einen Partner? Ne? Nein. Also ich lebe hier alleine in Bad Rieburg. Gibt's Kinder? Nein. Nein. Also diejenigen, die dich versorgen, ist der Bruder? Nein, ich bin ja im Altenheim. Nee, das habe ich schon verstanden. Aber die nächste Verwandtschaft ist der Bruder. Und Schwägerin und eine Freundin habe ich. Freundin. Und warum kannst du nicht sagen, du bist ja eine Frau, die komplett klar bei Sinnen ist, warum kannst du nicht sagen, ich möchte hier raus und in eine eigene Wohnung ziehen? Weil meine Mutter hier einen Stock tiefer lebt und mein Bruder sagt, du kannst ja nun wenigstens für Mutter sorgen, solange sie noch lebt, bleibst du auch da. Aber du möchtest nicht da bleiben. Nein, ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt 4 Jahre hier, ich kann nicht mehr. Aber dann könntest du das sagen, als erwachsene, selbstbewusste Frau, kannst du sagen, ich möchte es nicht. Wir müssen. Was denkst du, was ich alles schon gemacht habe? Hier in Bad Rieburg alle möglichen Leute angesprochen, hatte nicht eine Wohnung, 2-Zimmer-Wohnung. Das Problem ist, ich brauche einen Aufzug, wenn er im ersten Stock ist oder im zweiten Stock. Es gibt ja Häuser mit genügend Häuser mit Aufzug. Ja, du, in Bad Rieburg ist das ein bisschen schwierig. Achso, na gut, das kann ich nicht beurteilen. Finanziell aber könntest ich möchte im Grunde genommen nach Bielefeld zurück. Ne? Nur wenn ich gehe, dann muss ich meine Mutter auch mitnehmen und dann brauche ich ein Pflegezimmer und eine 2-Zimmer-Wohnung, vielleicht betreutes Wohnung. Bist du denn überhaupt mit deinen Folgeerscheinungen des Unfalls in der Lage, jemanden, eine alte Dame, zu pflegen? Nein, ich kann meine Mutter nicht pflegen. Auf keinen Fall. Wie schlecht geht es der Mutter denn? Wie bitte? Wie schlecht geht es denn der Mutter? Die sitzt auch im Rollstuhl. Ja. Ne? Also ich kann das nicht. Ich kann sie schieben, ne? Dann habe ich ja auch meine Mutter, schiebe ich im Rollstuhl, das geht, weil ich dann festen Halt am Rollstuhl habe, dann kann ich auch laufen. Verstehe. Also das Problem ist jetzt, im Prinzip möchtest du weg, du möchtest am liebsten auch weg aus dem Ort, wo du jetzt bist, du möchtest nach Bielefeld, aber das hat eine riesen Problematik mit sich, nämlich, dass du deine Mutter dann auch mitnehmen musst. Würde die das denn wollen? Ja, die würde dahin gehen, wo ich auch hingehe. Ja. Also die sagt nichts ohne meine Tochter. Ne? Und dein Bruder allerdings sagt, er möchte das nicht. Nee, der sagt, ihr lebt da doch ganz gut, bleibt doch da. Finanziell könntest du das, könntet ihr das irgendwo in einer Wohnung leben? Weißt du, was das kostet, im Altenheim hier zu leben? Das kostet 2,8 bei Pflegestufe pro Monat, 2.800. Ja. Und ich brauche keine Pflege. Ich dusche schon jeden Morgen, damit ich nicht von der Pflege angefasst werde. Und weil ich das einfach nicht mehr, ich kann das im Moment nicht mehr akzeptieren. Ich verstehe, aber da muss es doch einen Weg geben, dass man das realisiert. Da muss doch auch Unterstützung da sein. Darum rufe ich ja an. Genau, ich da nicht irgendwie Hilfe kriegen kann. Da bin ich sicher, dass es da Ansprechpartner gibt, die dich quasi begleiten könnten bei dieser doch relativ komplizierten Operation, die man da vornehmen muss. Eigentlich bin ich bin auch ziemlich gelenkig und beweglich und so weiter. Bin schnell mit dem Rollstuhl, wenn du das siehst. Ich bin genauso schnell wie ein normal Laufender. Ne? Also, dann werden wir uns jetzt mal im Hintergrund kundig machen, Anne. Ja, wäre toll. Das machen wir sehr gerne und wir rufen dich heute noch während der Sendung zurück, also in der nächsten Zeit und alles Weitere dann hinten im Hintergrund. Alles klar, ich bedanke mich für das Gespräch. Sehr gerne. Alles Gute, Anne. Ja, tschüss. Anne, tschüss, ciao. So, und hier ist Adam und Adam ist 36. Guten Morgen, Adam. Schönen guten Morgen, Domian. Ja, schönen guten Morgen. Um was geht's denn bei dir? Oh Mann, ja. Ich habe eine Geliebte und bin verheiratet. Das ist nicht gut. ich weiß. Wie lange verheiratet schon? 7 Jahre. Und wie lange? Also das 7. Jahr. Und wie lange die Geliebte? So 6 Monate. Mhm. Ist es die erste Geliebte in dieser Ehezeit? Die erste. Ich bin nie fremdgegangen. Ja. Ich bin 20 Jahre mit meiner Frau verheiratet, zusammen. Mhm. 7 Jahre jetzt verheiratet. Hab mit ihr eine Tochter. Mhm. Die ist 6. Ja, und ja, warum ich fremdgegangen bin? Mit hätte ich jetzt gefragt, Dame, ja genau. Ja, mit dieser Dame, die ich jetzt habe, die habe ich in der Sonnenbank vor ein Jahr gesehen. Wie? Im Sonnenstudio? Ja, im Sonnenstudio, ja. Ja. Und da hast du sie angesprochen, oder wie? Ja, das war, ja, ich habe sie angesprochen. Die hatte irgendwie ein Problem gehabt mit ihren Wagen, hat einen kleinen Unfall gehabt. Mhm. Dann habe ich der geholfen, habe ich einen Gutachter besorgt und naja, und irgendwann mal hat sie gesagt, ja, sie muss ihren Wagen verkaufen. Da habe ich noch einen Wagen eben gehabt. Und aber da hattet ihr immerhin schon eure Telefonnummern ausgetauscht. Noch nicht. Wir haben das hat sie dir alles bei der Sonnenbank. Das hat sie immer eine Sonnenbank. Das hat sie dir alles beim ersten Mal erzählt? Ja, beim ersten Mal, ja genau. Hat sie mir, ja, wir haben ja, gesprochen. Ne? Okay, ich dachte, das wäre mehrfach passiert. Okay. Hm. Nein, ich bin ja der Stammgast da. Ich bin ja, ne, ich gehe ab und zu dann zu der Sonnenbank. Hm. Ja, und wo sie denn mal da war, dann haben wir uns dann, das war ja Zufall auch, dass sie da war. Ah, ich verstehe. Haben wir uns immer unterhalten. Ich verstehe. Das war mehr, ja, habt ihr euch mehrfach da getroffen? Genau. Ja. Ja. Gut, aber wie kam es denn dann zu einem näheren Kontakt? Ja, ich habe der ein Fahrzeug verkauft. Ja, okay, das kann man ja so machen. Deswegen muss man ja nicht oft zum nahen Kontakt und kommen. Und dann haben wir unsere Telefonnummer getauscht. Ja. Da kam es ja zum richtigen Kontakt. Hat sie dir gleich von Anfang an gefallen? Ja. Hm. Temperament, also die hatte, wow. Die hat alles. So, wie sieht denn, was ist denn das jetzt heute für ein Kontakt? Bist du verliebt in diese Frau? Ja, ich bin verliebt. Groß verliebt? Sehr groß, ja. Sehr groß. Deine Frau weiß nicht Bescheid. Oh, doch. Da kommen wir gleich zu. Nee, da kommen wir jetzt zu, wenn ich dich frage. Woher weiß sie es? Ja, das ist ja so. Wir haben, jetzt zu den Kontakt zurückzukommen, ich habe das Auto der verkauft und sie hat mich mal, die Geliebte jetzt, angerufen und hat mir was erzählt. Ja, da kommt ein Freund mit einer Freundin, hast du das nicht mal Lust, also mich zu besuchen zu kommen, also mit uns ein bisschen zu feiern? Und da habe ich gesagt, ja, wieso nicht? Und dann haben wir uns eine kleine Tüte geraucht und dann kam zum Kuss. Und dann hat es richtig Bumm gemacht. Jetzt bin ich immer noch gespannt auf die Antwort auf meine Frage, woher weiß deine Frau, dass du eine Geliebte hast? Ja, sie hat irgendwann mal angerufen und der meine Frau alles erzählt. Ach, warum hat sie das getan? Ja, weil ich habe einen Schlüssel nachgemacht und sie wusste es. Aber sie wollte den Schlüssel wieder haben, wie auch immer. Und ich habe gesagt, du kriegst den erst morgen, ne? Und sie wollte ihn sofort haben. Und habe gesagt, das geht nicht. Na, ich bin jetzt in der Arbeit, ich kann ihn dir nicht geben. Dann hat sie so gesagt, da ruft sie meine Frau an und erzählt ihr alles. Dann habe ich gesagt, mach doch. Und ich war in guten Dinge, dass sie das nicht macht. Und hat sie es doch gemacht. Und haben sich Verstehe ich wirklich nicht. Warum hat sie das getan? Ja. Warum hat sie das getan? Also meine Meinung ist, sie wollte mich richtig haben. Sie wollte letztendlich Druck ausüben auf dich. Ja, genau. Und also hat bei der Frau gepetzt. Genau. Wird alles gesagt. Und die haben sich lange unterhalten, die Frauen, und die dann, somit wusste deine Frau richtig Bescheid. Wie hat sie darauf reagiert? Oh Mann, ich kam nach Hause. Und da war sie erstmal, also ich kam nach von Nachtschicht. Und die hat sich mehrmals übergeben. Mhm. Meine Frau hat nichts gesagt. Mhm. Sie hat sich mehrmals übergeben, hat Krankenschein genommen und ist nicht zur Arbeit gegangen und ich habe geschlafen eben, ne? Wann hat sie denn dann was zu dir gesagt? Wie bitte? Nach welcher Zeit hat sie denn dann was zu dir gesagt? Ja, wo ich aufgestanden bin, hat sie gesagt, sie weiß alles. Und das war nicht gut, was ich gehört habe. Wo wäre das Problem eben? Ja, dann habe ich meine Frau gesprochen. Hör mal, wir haben einmal im Monat Sex, so viele Jahre habe ich das mitgemacht. Ja, und ich habe so viel mal mit meiner Frau darüber gesprochen. Mhm. Mein Gott, einmal im Monat. Ja, das geht doch gar nicht. Ich bin ein Mann, oder? Mhm. Man braucht ja mehr. Und dann hat sie angefangen, ja, ihre Schilddrüse wäre wegen der, die hatte Unterfunktion oder so und darum hat er auch keine Lust, jetzt Stress auf der Arbeit und ich so, erzähl mir nichts. Das war einfach, das also, war irgendwie Luft, die war raus. Ja, also wenn, wenn ihr so wenig Sex hattet, hast du natürlich viel Sex mit deiner Affäre gehabt. Hat die Affäre diese Sexgeschichten deiner Frau auch erzählt, die Details? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall? Ja. Was ja sehr schmerzlich für deine Frau ist und sehr gemein und ziemlich bescheuert, muss ich sagen, von deiner Affäre. Ja. Genau, hast das habe ich dir auch gesagt. Hast du nicht Wut auf deine Affäre, dass sie das getan hat? Ja, habe ich gehabt. Aber dennoch... Da habe ich noch immer so, ja. Ja. So, jetzt liegt alles auf dem Tisch. Die Affäre läuft weiter, du bist aber weiter mit deiner Frau zusammen. Wie ist denn die Stimmung zu Hause? Ja, die Stimmung ist, also ich habe eine Eigentumswohnung, ich finanziere alles, ich mache alles und ich habe meiner Frau gesagt, weißt du was, ich ziehe dann aus, ich bezahle die Wohnung weiter, du bleibst mit der Kleinen zu Hause und ich ziehe aus. Ja, und? Ja, und meine Frau will jetzt nicht in dieser Wohnung bleiben, sie will auch rausziehen. Aber das heißt, sie will sich von dir trennen? Genau. Ja. Und du willst dich auch von deiner Frau trennen? Ja. Ja, aber dann ist die Sache doch relativ klar und geregelt. Wo ist das Problem? Ja, jetzt kommt aber diese kleine Geschichte. Wir haben ein schönes Wochenende jetzt gehabt, ich und meine Miete. Und es war sehr schön. Und heute sagt sie mir, ja, es ist aus. Morgen schickt sie mir ein Foto von uns noch und alles. Warum ist es aus? Ja, weil, keine Ahnung, also hat einen Kurzschluss im Kopf gehabt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also die hat einen Kurzschluss im Kopf. Adam, pass auf, es ist aus, geht nicht mehr, ich brauche einen richtigen Mann. Ich so, wie bitte? Du brauchst einen richtigen Mann? Das verstehe ich nicht. Ja, und ja, ist ja offensichtlich mit die hat mir die ganze Zeit mal erzählt, die war mit einem zusammen, Okay, jetzt hat die Geliebte dich quasi auch vor die Tür gesetzt oder für die Tür gesetzt. Die hat das schon, also einmal schon gemacht. Was ist denn mit dir los? Die ist ja völlig komisch. Erst ruft die deine Frau an und erzählt dir alle Details. Genau, dann macht das sie verstehe ich nämlich nicht. Dann macht sie wieder Schluss mit dir. Genau. Was will die? Was treibt die an? Ich bin heute zu der Sonnenbank gefahren, hab gesagt, pass mal auf, was ist los? Willst du mich verarschen? Ja? Du schreibst sie mit deinem Ex-Freund noch? Ne, also die hat ja noch also mehrere Freunde und die hat ja noch so einen Ex-Freund. Sie hat doch das erreicht, was sie will. Du trennst dich von deiner Frau. Was will sie? Genau, und das verstehe ich nicht. Da habe ich sie gefragt, was willst du? Was machst du für Spielchen? Ich trenne mich für dich, ich mache alles, ich will auch gut für meine Frau, dass der es gut geht. Ich bezahle weiter die Hütte, sie will es nicht. Ja, dann würde ich mich allerdings an deiner Stelle mal fragen, Adam, warum mache ich so ein albernes Affentheater mit? Das ist ein Affentheater, ja. Finde ich schon. Eigentlich hätte die Frau bei mir schon komplett verloren, nachdem sie bei deiner Frau angerufen hat und die ganzen Details erzählt hat. Ja, genau. Da war eigentlich schon Schluss. Das zeigt schon, dass sie dir nicht loyal gegenübersteht. Sie hätte natürlich mit dir sprechen müssen. Hier, du musst einen Tisch machen mit deiner Frau. Aber sowas macht man nicht. Nein. So, jetzt ist die Frage. Es kann natürlich sein, dass du beide verloren hast. Du hast deine Frau verloren und deine Geliebte verloren. Das ist der Preis eines solchen Spiels. Damit musst du dann leben. Ich bin heute zu der Sonnenbank gefahren, habe ihr Handy genommen, hab gesagt, pass mal auf, wenn du richtig Schluss haben willst, du löscht alle Fotos. Ja, das mache ich gleich. Ich habe das Handy genommen, habe das auf den Boden geschmissen. Bums, Ende. Ich habe das richtig kaputt gemacht. Weißt du was? So geht das nicht. Ja. Ich mache für dich alles. Du hast einen Menschen wehgetan. Ja. Auf so eine Art und Weise. Okay. Ich habe es doch mitgemacht. Ich habe es doch toleriert. Aber jetzt ist Schluss. Ja. Jetzt ist aber nicht entscheidend der Auftritt, ob das Handy da hinschmeißt und kaputt schmeißt oder nicht, sondern entscheidend ist, ob du dich jetzt konsequent verhältst. Das ist entscheidend. Ja, wie verhalte ich mich? Was mache ich? Bitte? Die würde mich ja jederzeit wieder haben, aber ich habe eine Scheiße gebaut. Ich komme mit meiner eigenen Scheiße nicht klar. Ich kann mit meiner Frau richtig nicht in die Augen gucken, weil ich eine Beziehung habe. Natürlich, zu Recht. Und du bist unzufrieden mit der Ehe gewesen. Genau. Ja. Und da würde sich ja jetzt auch nichts mehr ändern, wenn du mit deiner Frau zusammenkommst. Ich würde an deiner Stelle, ich würde dir raten, diesen Kontakt mit dieser dubiosen Affäre wirklich radikal zu beenden. die erscheint mir als undurchschaubar. Ich weiß nicht, was die da für Spielchen mit dir treibt. Genau, sie ist undurchschaubar. So, und das andere ist, ich würde auf jeden Fall jetzt auch die Trennung mit der Frau vollziehen. In Freundschaft natürlich, ihr habt ja ein Kind, damit das alles ordentlich gelöst und geregelt wird. Was sich vielleicht über einen Zeitraum von einem halben oder einem Jahr dann wieder mit dir und deiner Frau entwickeln kann, das sei mal dahingestellt. Aber jetzt würde ich erstmal klare Verhältnisse schaffen. Weg von der Frau, weg von der Geliebten. Du kannst ja nicht jetzt, weil du jetzt deine Geliebte verloren hast, wieder ins gemachte Nest zurückschlüpfen zu deiner Frau. Das ist ja feige und klein. Das ist feige und klein, genau. Und so sehe ich das nämlich auch. Ja. Aber meine Frau sagt, also die will mich die ganze Zeit wieder haben, ja. Also die ist die ganze Zeit am Kämpfen. Na, ich sehe das an ihrem Gesicht, aber ich fühle mich als Arsch, ehrlich. Genau, deswegen ist, finde ich, so eine Auszeit, eine gewisse Distanz gar nicht so schlecht, um sich mal erstmal zu beruhigen. Was will ich eigentlich? Was ist los? Dass ihr nicht wieder in das alte Ritual eurer Ehe zurückkommt, sondern ihr seid jetzt erstmal freundschaftlich getrennt. Ihr werdet ja eh viel mit Kontakt miteinander haben wegen des Kindes. Und dann sieht man mal weiter, wie es in einem Dreivierteljahr oder einem halben Jahr aussieht. So in diese Richtung. Ich bin so am Boden zerstören, also ich weiß nicht. Also ich habe richtig, ja. ich habe richtig Bockmist gebaut. Ja, du hast auch Pech, weil du da offensichtlich eine Frau gekommen bist, die ja mit dir irgendwas macht und keiner weiß, was sie mit dir macht und mit welchem Hintergrund. Ja, das ist so ein Hin und Her. Einmal ist es gut, dann irgendwann mal hast du so einen Knacks, ja, das geht gar nicht mehr und ich mache alles, ich habe alles gemacht, wirklich alles. Okay, also wir sind uns einig, Adam, und ich glaube, es ist klar gesagt. Also mein Rat wäre genau das, was ich vorhin dir gesagt habe. Trennung von beiden Frauen und mal beobachten, wie es mit der Ehefrau sich dann entwickelt. Ja? Okay. Mein Lieber, alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön, Domian. Alles Gute, tschüss, ciao. Jo, danke, ciao. Und hier ist René. René ist 37, guten Morgen. Ja, abends, sag ich mal. Ja, ich bin schon länger wach. Hi. René. Ich bin seit 6 Uhr wach und zwar hat meine Frau mich geweckt, weil die Fruchtblase geplatzt ist. Wir sind dann auch gleich ins Krankenhaus gefahren und das Kind, also ich mach's mal ganz kurz, das Kind kam dann um 17 Uhr genau heute. Ein Mädchen, ein etwas frühes Mädchen, sie kam 6 Wochen früher. Ja. Und die Kinderärzte vor Ort halt aus der Kölner Klinik, die haben uns die quasi direkt weggenommen und haben sie für uns in unseren Augen, also war das schon etwas dramatisch, quasi weggenommen und wir hatten sie nur halt eben eine halbe Schrecksekunde bei uns. Aber die haben sie wahrscheinlich weggenommen, um das Kind gleich zu versorgen oder im Blutkasten zu legen oder sowas. Korrekt. Also mit gutem Willen dahinter. Ja, schon. Gute Absicht. Aber es ist halt echt ein ganz mieses Gefühl, muss ich sagen. Ich freue mich, dass ich Vater geworden bin. Mhm. Gar keine Frage. Meine Frau hat das alles wirklich ganz wunderbar gemacht. Mhm. Auch keine Frage. Aber ich hatte mein Kind noch nicht auf dem Arm heute. Und das war schon echt ein harter Schicksalsschlag, wie ich das muss sagen möchte. Okay. Aber dein Kind lebt. Wenn dein Kind tot wäre, das wäre ein harter Schicksalsschlag. Das hatten wir schon mal und von daher ist das jetzt alles ganz wunderbar. Die Kleine ist noch sehr unterentwickelt, sagst du, weil es ein Frühchen ist, aber an sich gesund, kann man das sagen? Doch. So, das ist doch schon mal ein großes Glück. Und die Kleine liegt jetzt irgendwo im Brutkasten und wird wahrscheinlich versorgt mit allen möglichen Sachen. Jein, es ist ein halboffener Brutkasten, also sprich, der ist von oben halt offen. Sie kriegt Sauerstoff im Grunde genommen zugefächelt, damit sie halt leichter Luft kriegt und hat eine Magensonde gesetzt bekommen, damit sie halt die Luft gleichzeitig wieder rauskriegt, die sie halt verschluckt. Ne? Und meine Frau musste halt heute Abend zum ersten Mal Milch abpumpen. Sorry, wenn ich das jetzt so sage. Na gut, so ist es halt. Ja. Aber du kannst an diesen offenen Brutkasten des Kindes kannst du gehen und gucken. Ja, ja. Ja. Na gut, wir dürfen dahin, wann wir möchten. Sie liegt halt auf der Intensivstation. Und das geht jetzt halt so lange, solange die Magensonde halt eben da ist. Und wie sind die Prognosen der behandelnden Ärzte? Die Prognosen der Ärzte sind mal so, mal so. Die Hebammen sind da schon etwas expliziter. Die meinten halt, es kann so circa 3 bis 6 Wochen brauchen, denn in 6 Wochen wäre der eigentlich ausgerechnete Geburtstermin, bis sie mit uns nach Hause kann. Und sie muss zwar nicht beatmet werden, aber sie braucht halt trotzdem Stärke und Kraft, um halt eben selber vollständig leben zu können. Mhm. Und das ist schon ein hartes Bild, wenn man sein Kind da sieht, mit einer Augenklappe drauf, mit dieser Nasendrainage und hat den Schlauch im Mund. Mhm. Und so klein. Das Köpfchen nicht. Genau, ja, völlig klein. Also sie ist nicht wirklich kurz geraten. Sie ist halt 47 Zentimeter lang, aber halt nur 2100 Gramm schwer. Und das ist echt leicht. Also ich kann natürlich verstehen, wenn du sagst, dass man sich freut, das Kind dann auf den Arm zu nehmen, wenn alles normal gelaufen wäre, ist das ja auch wahrscheinlich ein sehr schöner Moment. Aber so kann man es ja auch verstehen, dass es so gut ist, wie es gelaufen ist, dass das Kind schnell und optimal versorgt wird. Ja, recht hast du ja eigentlich, aber das wusste man halt eben vorher nicht. Der Kinderarzt heute Morgen, als wir halt auf die Station kamen, der meinte, ja, dann kriegt es halt vielleicht ein bisschen Sauerstoff und dann ist gut. Mhm. Und das war dann halt, der ganze Rest war halt eben wunderschönes Kopfkino. Also sprich, das funzt hat alles ganz wunderbar und spätestens morgen Abend, so sagte er halt eben, gestern Abend, quasi gestern Morgen, da wären wir dann halt eben komplett, aber jetzt vom noch ein bisschen auseinandergerissen. Also ich finde es einfach traurig, muss ich sagen. Du hast gerade auch etwas sehr Trauriges so im Nebensatz gesagt. Wir hatten das schon mal, dass ein Kind tot geboren wurde. Ja, wir hatten schon mal den Versuch quasi gestartet, ein Kind zu kriegen, und das hat nach der achten Woche nicht mehr mit dem Herzen geschlagen, und da musste es ausgeschabt werden, und das war ein echt harter Schicksalsschlag für meine Frau und für mich auch. Ja. Und das ist jetzt euer erstes Kind? Geborenes Kind, jawohl. Ja. Und wie geht's deiner Frau? Ja, die ist halt noch auf Station, halt woanders auf Station, also halt ein bisschen weiter weg. Sie ist nicht direkt beim Kind, logischerweise. Der geht es auch nicht so super, weil sie sich das auch halt alles ein bisschen anders vorgestellt hatte. Mhm. Eigentlich sollte unsere Tochter noch so für circa 3 Wochen drinbleiben und dann hätte alles ganz wunderbar funktioniert. Aber jetzt, wo es ein Frühchen geworden ist, unerwarteterweise, spielt das Schicksal halt seine Streiche mit uns. Ja. Wollen wir hoffen, dass es so salopp formuliert werden kann und das heißt, dass die Kleine wirklich dann zu Kräften kommt und alles gut verläuft. Und dann wird das ganz schnell vergessen sein, der etwas traurige Tag heute. Meinst du? Ja, ich glaube schon, René. Mensch, es geht darum, dass dein Kind gesund ist. Und wenn du irgendwann siehst, dass die Kleine, das ist ja so ein kleines Knüppelchen wahrscheinlich, völlig verkabelt, wie du es gerade geschildert hast, wenn sie zu Kräften kommt, glaube ich schon, dass das ein extremes Glücksgefühl ist und man froh ist, dass alles dann gut gelaufen ist. Schön wäre es auf jeden Fall. Klar. Ja, na klar. Also da hofft man dann ja doch drauf. Wie oft gehst du jetzt hin? Wie oft wirst du da sein? Also heute, es ist ja schon der 18. Gestern um 17 Uhr, da kamen wir ja erst auf die Welt. Ich bin um 11 Uhr nach Hause gefahren heute, um halt auch mal ein bisschen Ruhe zu haben. Mhm. Und ich habe noch 3 Katzen zu Hause, die müssen auch ein bisschen versorgt werden. Mhm. Und ich fahre morgen früh halt wieder hin. Ich habe mir freigenommen von daher, sobald ich wach bin. Und dann beguckst du die Fahrrad und dann fahre ich hin. Beguckst du ein bisschen die kleine Frau und sprichst ihr mit Mut zu, dass sie kräftig wird und dann wird das schon. Und hältst auch deiner Frau die Hand ein bisschen und dann wird das schon gut werden. Ich hoffe. Ich wollte halt nur sagen, dass es nicht so leicht ist. Man freut sich halt wirklich drauf und dann ist es plötzlich wieder weg. Ja, ich verstehe. Das ist schon echt eine ganz fiese Sache. Ja. Gut, René, wir drücken die Daumen, dass alles gut geht und schöne Grüße und alles Liebe für deine Frau. Vielen Dank. Auf Wiederhören, René. Tschüss. Mach's gut, ciao. So, mein Lieben, das war's für heute. In der Technik ist Benjamin Vlies und morgen sind wir wieder mit der freien Themennacht da, so wie heute. Und ich sage euch nochmal unser Thema am Mittwoch. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema Familie. Ich möchte gerne mit euch über eure Familie reden, über schlimme Sachen, über traurige Sachen. Habt ihr glückliche Dinge, große glückliche Dinge in eurer Familie erlebt oder Krieg in der Familie erlebt? Hat euch in der Familie jemand etwas Böses, sehr Böses angetan? Oder habt ihr vielleicht ganz andere Familienvorstellungen? Das Würde mich interessieren, wie ihr Familie so definiert. Oder vielleicht habt ihr auch gar keine Familie und sagt, brauche ich nicht, interessiert mich nicht. Das ist das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und ihr könnt euch gerne per Mail schon anmelden. Morgen, wie gesagt, freie Themennacht, morgen 1 Uhr Radio ist live und wieder Fernsehen. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.